Champa, Calvados, Tequila, Asbach, Ruhalt, Spätburgunder, Wermut und Pernod. Williams, Fernet, Du Jardin, Hennessy, Rémy, Martin, Fernet, Branca, Underberg, Rotwein und Bordeaux. Johnny Walker, Jägermeister, Amaretto, Kellergeister, Scharlackberg und Doppelkorn, das Ganze jetzt nochmal von vorn. Unser letzter Wille, immer mehr Promille.